Prominenz hier, Jens, Gitarlero und Lieder von Endstufe. Die Füße haben sie mir heute schon geküsst, der rote Teppich wurde ausgerollt, wo ich gekommen bin, deswegen sind meine Stiefel heute auch so sauber. rechts neben ihm, beziehungsweise links. Quarktaschen alles. Sänger von Rumble Militia, früher bei Exploited. Stuffi auch genannt. Ja, so wollen wir ihn nicht vor. Na, na, na. Ich bin nicht gut, Männer. Das ist ganz schlimm mit der Scheiße. Deutschland, wir sind deine Rache. Deutschland, Phönix aus der Asche. Deutschland, wir sind deine Rache. Er ist ein Söldner und Faschist. Er ist ein Mörder und Sadist. Er hat keine Freunde, er liebt nur sich. Ein Menschenleben interessiert ihn nicht. Er liebt den Krieg und liebt die Gewalt. Und bist du sein Feind, dann mach dich kalt. Oh, oh, er ist Söldner. Oh, oh, Söldner. Er ist Söldner. Hast du wirklich dran geglaubt, dass sich alles um mich dreht? Man hat mich reichlich gehauen und nie dazu gelernt. Viel Alkohol, viel Frauen, von der Wirklichkeit entfernt. Ich erinnere mich gern an dich. Thank you. Häuser kommen, der neue Kampf, bevor die sich als Nachwuchs finden. In jedem Ohr, die Kraft liegt bei der Einzelne. Ursprünglich gesungen und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut. Wir haben hier und wenn die schwarz-weiß-rote Fahne weht, dann geht's noch mal so gut. Man kann halt mit Musik neue Leute ranziehen. Man kann die Leute erstmal damit kriegen. Und dann kann man so, wenn man die Leute dann hat, dann kann man die Leute erstmal formen. Sind ja halt zum großen Teil Jugendliche, die halt dadurch generell erstmal zu einer gewissen Szene in Kontakt kommen. Ich halt, im Endeffekt die Musik als solches halte ich total für, kann man halt im Endeffekt vergessen, also nach meiner Meinung. Aber um Leute anzusprechen, in erster Linie halte ich es für hervorragend. Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch ist mein Fühlen, Deutsch ist mein Sinn. 2000 Jahre unser Land hielt einem Ring von Feinden stand. Weil immer da ein einig Volk trotz der Gefahr. Frank Rennecke, ein rechter Liedermacher, etwas sehr Ungewöhnliches in der rechtsextremen Szene. Ich selber Funktionär der Wikingjugend und der NPD. Er ist eine Mischung aus einem Liedermacher unserer Zeit und einem Sänger des Liedgutes aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und diese Mischung hat eine ungeheure Brisanz in der rechten Szene. Das heißt, es ist Frank Rennecke gelungen, sich in den letzten 5 Jahren zu einer Kultfigur der rechten Szene zu entwickeln. Nicht nur bei Organisationen wie der Wikingjugend, sondern auch innerhalb der Skinhead-Szene. Das neue Weltbild war erschaut. In Deutschland unser Haus gebaut, durch eine Dichter-Dinkerschar, wie sie die Welt noch nie gebar. Stillstand in Gunst, in Deutschland Wissenschaft und Kunst. So viel schuf nie ein Volk der Erd, an irdischen und ewigen Wert. So hören andere Länder Glück, so weint mit himmlischer Musik. Das zum einen mein erster Tonträger, der noch ziemlich vom Äußeren als nationaler Tonträger gewertet werden kann. Dieser hieß An Deutschland. Der zweite Tonträger, der dann einige Jahre später kam, der hieß dann Unterm Schutt der Zeit. Was ich also als Schutt sehe zurzeit und was unter diesem Schutt immer noch verborgen ist, nämlich letztendlich das Leben bejahende und jenseits von Schmutz, Kriminalität und Brutalität, das, was ich einfach als Heimat empfinde. Ich habe dann übrigens bei allen Tonträgern die Liederblätter beigelegt, damit jeder dann auch kraftvoll zu Hause mitsingen kann oder das, was ich gesungen habe, dann irgendwie noch nachlesen kann, damit er mich mit meiner Aussage wirklich verstehen kann. Also ein Liedermacher im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier das Liederheft zu Renneckes vorletzter Produktion, Sehnsucht nach Deutschland. Das ist die perfideste Produktion auf diesem Tonträger. Auf die Melodie der Internationale gesungen, strömt dabei ihr Völkerscharen immer rein ins deutsche Land und knechtet dann die Deutschen und stellt sie an die Wand. Strömt herbei, ihr fremden Scharen, immer rein in unser Land, Ob Türken, ob Tataren, hier wird jeder anerkannt. Dann haben wir Lieder, die ganz gezielt sich auf die Tradition der Waffen-SS berufen. Lieder wie Ohne Adolf geht nichts mehr, seine Ballade zum Tod von Rudolf Hess, die er auch zum Rudolf Hess Gedenken vor ein paar tausend Leuten gesungen hat. Mein letzter Tonträger ist der Tonträger Ich bin nicht modern, ich fühle deutsch. Hier habe ich ganz bewusst die persönliche Aufmachung gewählt. Nicht, weil ich mich nur als Sunnyboy unbedingt verstehen möchte, sondern einfach, um auch äußerlich darzustellen, dass es nicht nur gewalttätig aussehende Menschen gibt auf der nationalen Seite, sondern dass es sehr wohl immer noch anständige Deutsche gibt, für die ich mich persönlich auch halte und habe dieses auch bewusst optisch versucht zu sehen. Mir wird nachgesagt, ich wäre ein furchtbar rechtsradikaler Mensch und ausländerfeindlich. Schauen Sie, sogar mein letzten Tonträger bitte nicht einen Ausländer, einem Engländer. Das passt doch eigentlich gar nicht ins Klischee, dass über uns böse Rechte so aufgebaut wird. Ein Stuart hat ja auch denn durch seine Balladen mir persönlich eigentlich auch Türen geöffnet. Hätte ein Stuart vielleicht nicht so viel Balladen gesungen in den letzten Jahren, wirklich Lieder, die mir auch persönlich, auch melodiös, derartig gut gefallen, von der Stimme kann man vielleicht diskutieren, aber die eine Kernaussage haben, die ja mit meinen Liedern vielleicht sogar hinunter vergleichbar sind, hätte ich vielleicht auch heute weniger Möglichkeiten, von vielen Kurzhaarigen auch gern gehört zu werden. Yeah. aufgerufen. Zu der Aktion hatte die Initiative Jugend gegen Rassismus weitere Unterstützer, zahlreiche andere linke und Gewerkschaftsgruppen. Anlass des Aufmarsches, der erste Jahrestag der ausländerfeindlichen Ausschreitungen im Rostocker Neubaugebiet Lichtenhagen. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot marschierten die vorwiegend jugendlichen Teilnehmer durch die Meroer Allee. Bis dahin verlief alles ohne Zwischenfälle. Als dann eine Gruppe von Neofaschisten mit Hitlergruß und Nazi-Parolen begann, die Demonstranten zu provozieren, kam es zu heftigen Gegenreaktionen. Nachdem die Polizei versuchte, die aufgebrachte Menschenmenge zurückzudrängen, eskalierte die Situation. Inzwischen war der Zug im Altmarzahner Dorfkern angelangt. Dort trugen die Demonstranten lautstark ihre Forderung vor. Deutschland 1993. 83 rechtsextreme Parteien und Vereinigungen. 68.000 Rechtsextremisten. DVU 30.000 Mitglieder. Republikaner 18.000 Mitglieder. NPD 5.500, Deutsche Liga 1.400. FAP 1.400, davon 400 Aktivisten. Militante Neonazis 7.200. Rechtsradikale Skinheads 5.000. Rechtsradikale Verlage und Bücherdienste 30. Rechtsextreme Periodika über 80, Gesamtauflage 1992 über 10 Millionen. Diese Aufnahmen stammen aus den Videoarchiven der Neonazis. Wir erhielten sie, als wir führende Exponenten der rechtsextremen Szene interviewten. Wir wollten wissen, wie sich die Rechtsradikalen ihre Zukunft vorstellen, wohin sie marschieren und wie das braune Netzwerk aussieht. Für unser deutsches Reich, ein gesondertes Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Und darum über Ländergrenzen zonen, halt deinen Ruf, ein Wille nur. Überall, wo Deutsche wohnen, zu den Sternen dringt der Spur. Niemals werden wir uns beugen, nie Gewalt für Recht ansehen. Die Szene gibt sich zuversichtlich. Man glaubt fest daran, dass lichte Zeiten anbrechen werden, ohne dass die Rechten überhaupt mit Programmen oder politischen Konzepten aufwarten müssten. Rechte Politik wird aus dem Bauch heraus gemacht. Deutschland, Deutschland über alles und das Reich muss neu erstehen. Thank you. wissen Sie noch, wie es war? Damals Alemannia. Es marschierte die SA. Das war Preußens Gloria. Es ist SA, Germania, Front, heil. Eine große Zeit für wahr. Die SS und die SA. Es war alles wunderbar, was fürs deutsche Volk geschah. Es ist SA, Germania, Front, heil. Das reicht, das reicht. Eine wunderbare Zeit, kein Gesindel weit und breit, von der Schande von Versailles, waren wir auch endlich frei. Es ist SA, Germania, Front, heil. Es gab Arbeit, es gab Brot, und erlöst aus großer Not, Ehre, Treue, Vaterland. Hat man damals noch gekannt. Es ist SA, Germania, Front, heil. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht. Es ist unser Wunsch und Wille. Für Familie, Volk und Land war das Feuer neuen Brand. Werte, die es heute nicht gibt, für uns habt ihr doch gesiegt. Es ist SA, HJ, wunderbar, NS, KK, Germania, Front, heil. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Das reicht. Die Jugend ist unverschrieben. Das reicht, das reicht. Das reicht, das reicht. Back again. They're all rather new. They're on their mother to the other room. we've been so quiet lately is that we've been doing a lot of reorganising. Mainly in the form of active service units. It takes its name from the first and eighth letters of the alphabet. The initials of Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler. And for those of you that have any doubts where the money's gone, it's gone on these. Now, the war is coming. Streetwise and legal combat. Das nächste Lied heißt Deutsche Rasse. Kurzhaare, das ist alles keine Frage. Wieder mit dem Mischverschlut, denn das tut dem Vaterland nicht gut. Haltet rein die deutsche Rasse, denn wir sind die Arierklasse. Später und Mann, wir sind die Macht. Deutscher wir siegen in jeder Schlacht. Deutsche Rasse, eine Klasse. Oi, oi, oi, oi, oi. Ihr regiert die Zahl der Masse. Oi, oi, oi, oi, oi. Das deutsche Volk wird reingehalten, das Vaterland wird sich enthalten. Parolen an jede Wand, übergeht nur selten von Hand zu Hand. Die DDR, die DDR, die DDR, du gibst nicht mehr. Deutschland, Deutschland, kennt so viel. Deutschland ist größer als die BRD. Deutsche Rasse, eine Klasse. Oi, oi, oi, oi, oi. Wir regieren die Zahl der Masse. Oi, oi, oi, oi, oi. Das deutsche Volk wird reingehalten. Das Vaterland muss sich entfalten. Oi, oi. Das ist alles keine Frage. Wieder mit dem Mischverschluss. Denn das tut dem Vaterland nicht gut. Haltet rein die deutsche Rasse. Denn wir sind die Arierklasse. Steht eure Mann, wir sind die Macht. Deutschland muss siegen in jeder Schlacht. Deutsche Rasse, eine Klasse. Oi, oi, oi, oi, oi. Wir regieren die Zahl der Masse. Das deutsche Volk wird reingehalten, das Vaterland muss sich entfalten. Oi, oi, oi, oi, oi. Nicht nur Balladenfans, sondern auch Hardrocker werden von rechtsextremen Bands bedient und aufgeputscht. Zu solchen Auftritten reisen Bands aus aller Welt an, vorzugsweise aus Nordeuropa, England und den USA. Ekstase. Keine Hemmungen, keine Zweifel. Das Hakenkreuz wird bei solchen Konzerten zum Kultobjekt. Das Heben des rechten Arms zum Hitlergruß ist das Ritual, das Gemeinsamkeit stiftet. Thank you. Die Kompromisse aus dem Fürstenbett, schmeckt die Guillotine mit dem Jungen.